Es sprachen aber die Prophetenjünger zu Elisa, wie du siehst, ist der Raum, wo wir vor dir sitzen, zu eng für uns, lass uns an den Jordan gehen und dort ein jeder einen Balken holen, damit wir uns dort eine Stätte herrichten, wo wir uns niederlassen können. Er sprach, gehet hin. Einer von ihnen aber bat, sei so gut und begleite deine Knechte. Da sprach er, gut, ich will mitgehen. Also ging er mit ihnen. Als sie nun zum Jordan gelangt waren, hieben sie Stämme um. Während nun einer von ihnen einen Balken fällte, fiel das Eisen ins Wasser. Da schrie er und rief, ach, Herr! Es ist noch dazu entlehnt. Aber der Mann Gottes sprach, wohin ist es gefallen? Als er ihm nun die Stelle gezeigt hatte, schnitt er einen Stock ab, stieß dort hinein und machte das Eisen schwimmen. Sodann sprach er, hole dir's herauf. Da langte er hin und holte es sich. Während nun der König von Aram Krieg mit Israel führte, traf er Verabredungen mit seinen Dienern und gebot, an dem und dem Orte müsst ihr euch in den Hinterhalt legen. Aber der Mann Gottes sandte zum Könige von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, an diesem Orte vorüberzuziehen, denn dort sind die Aramäer versteckt. Darauf sandte der König von Israel hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes bezeichnet hatte. Und so warnte er ihn jedes Mal, und er war dann stets auf seiner Hut an dem betreffenden Ort, und das geschah nicht nur einmal oder zweimal. Da geriet der König von Aram in Aufregung über diese Sache, berief seine Diener und sprach zu ihnen, könnt ihr mir denn nicht sagen, wer uns dem Könige von Israel verrät? Da antwortete einer von seinen Dienern, nicht doch, mein Herr König, sondern der Prophet Elisa, der in Israel ist, teilt dem Könige von Israel die Worte mit, die du in deinem Schlafzimmer redest. Da befahl er, geht hin und seht zu, wo er ist, dass ich hinsende und ihn fangen lasse. Als man ihm nun meldete, er ist in Dothan. Da sandte er dorthin Rosse und Wagen und eine starke Kriegsschar, die kamen bei Nacht hin und umzingelten die Stadt. Als er nun am andern Morgen früh heraustrat, lag da eine Kriegsschar rings um die Stadt mit Rossen und Wagen. Sein Diener aber sprach zu ihm, O weh, Herr! Was wollen wir nun anfangen? Er aber sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Jahwe, öffne ihm doch die Augen, dass er sehe. Da öffnete Jahwe dem Diener die Augen, und er sah, wie der Berg rings um Elisa her mit Rossen und feurigen Wagen angefüllt war. Als sie nun gegen ihn anrückten, betete Elisa zu Jahwe und sprach, schlage doch diese Leute mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit, wie Elisa gebeten hatte. Darauf sprach Elisa zu ihnen, dies ist nicht der richtige Weg und dies nicht die richtige Stadt. Folgt mir, so will ich euch zu dem Manne führen, den ihr sucht. Sodann führte er sie nach Samaria. So wie sie aber nach Samaria gelangt waren, sprach Elisa, Jahwe, öffne ihnen die Augen, dass sie sehen. Da öffnete ihnen Jahwe die Augen, und sie sahen sich plötzlich mitten in Samaria. Als nun der König von Israel sie erblickte, fragte er Elisa, soll ich sie niedermetzeln, mein Vater? Er aber antwortete, du darfst sie nicht niedermetzeln. Pflegst du etwa die niederzumetzeln, die du mit deinem Schwert und Bogen zu Gefangenen gemacht hast? Setze ihnen Speise und Wasser vor, dass sie essen und trinken, dann mögen sie zu ihrem Herrn ziehen. Da ließ er ein großes Mahl für sie zurichten, und als sie gegessen und getrunken hatten, entließ er sie, und sie zogen zu ihrem Herrn. Seitdem kamen keine Streifscharen der Aramäer mehr ins Land Israel. Danach begab es sich, dass Ben-Hadad, der König von Aram, seine ganze Heeresmacht zusammenzog und heranrückte und Samaria belagerte. Da entstand eine große Hungersnot zu Samaria, und es geriet in solche Bedrängnis, dass ein Eselskopf 80 Silbersekel und ein Viertelkap Taubenmist 5 Silbersekel galt. Als nun einst der König von Israel auf der Mauer einherging, schrie ihn ein Weib an und bat, hilf mir, mein Herr König. Er aber sprach, hilf dir Jahwe nicht, woher soll ich dir helfen? Von der Tenne oder von der Kelter? Sodann fragte sie der König, was hast du? Sie antwortete, dieses Weib da sprach zu mir, gib deinen Sohn her, dass wir ihn heute verzehren, morgen wollen wir dann meinen Sohn verzehren. So kochten wir denn meinen Sohn und verzehrten ihn. Als ich aber am andern Tage zu ihr sagte, gib deinen Sohn her, dass wir ihn verzehren. Da hielt sie ihren Sohn versteckt. Als nun der König das Weib so reden hörte, zerriss er seine Kleider, während er auf der Mauer stand. Da gewahrte das Volk, dass er darunter ein Herrenesgewand auf seinem Leibe trug. Und er sprach, Gott möge mir antun, was er will, wenn das Haupt Elisas, des Sohnes Safats, heute auf seinen Schultern bleibt. Während nun Elisa in seinem Hause saß und die Vornehmen bei ihm saßen, sandte er einen Mann vor sich her. Aber ehe noch der Bote des Königs zu ihm gelangte, sagte er zu den Vornehmen, habt ihr gesehen, dass dieser Mördersohn hergesandt hat, um mir den Kopf abschlagen zu lassen? Seht zu, sobald der Bote kommt, verschließt die Tür und stemmt euch mit der Türe gegen ihn. Hinter ihm drein sind ja schon die Tritte seines Herrn zu vernehmen. Während er noch mit ihnen redete, kam alsbald der König zu ihm hinab und sprach, sieh nun, welches Unheil Jahwe verhängt. Was soll ich da noch länger auf Jahwe harren?